Ein Freundschaftstreffen mit den Teilnehmern des 24. Internationalen Chopin-Klavierwettbewerbs der Junioren gab es am 14. Juni im Kindergarten Gyeongsang in Pyongyang statt. Daran nahmen die Mitglieder der koreanisch-polnischen Freundschaftsgesellschaft, die Mitarbeiter der zuständigen Bereiche und die Erzieherinnen des Kindergartens Gyeongsang sowie der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter und Botschaftsangehörige der Republik Polen, diplomatische Vertreter und Botschaftsmitarbeiter verschiedener Länder und Vertreter internationaler Organisationen in der TVRK teil. Nach einer Ansprache traten die Schülerin Masina und das junge Mädchen Han Suryu auf, die beim 24. Internationalen Chopin-Klavierwettbewerb der Junioren für ihr hervorragendes musikalisches Talent hochgeschätzt worden waren.